Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Ausgabe von Rock in Deutschland, Rock in Germany. Jetzt, wir haben Mittwoch und morgen, in Donnerstag, für alle die hier aus Braunschweig kommen, gleich sagen, kommt ins Lirodando. Es gibt diesmal drei Bands und zwar spielen Helium, Dustin Flash, The Dolores. Start, schätze ich mal, wieder 21 Uhr, wie letzte Woche, Lirodando am innersten Ring, wenn das hier ein Ring ist, so, kommen wir nicht aus Braunschweig. Kann ich nur empfehlen, ist eine nette kleine Kneipe, Bar, Bistro, Café und Sound ist gut. Letzte Woche hat es riesen Spaß gemacht. Ich denke mal, das wird diesmal genauso. Womit wir auch schon wieder beim Thema wären, vom Lirodando und den Bands, die dort auftreten. Letzte Woche hatten wir zwei Bands. Das eine war ja die Band, die wir letzte Woche in der MP3 schon drin hatten, mit Cryptex. Metal, Rock, Psychedelic, Rock, richtig cool. Und das andere, was da war, war Funpunk. PKW oder Pikachu. PKW? Ich glaube, PKW heißt das. Eine Mischung, eine Funpunk-Mischung aus Wieso, Ärzte, Dritte Wahl, ein bisschen Gammalox noch reingemischt, sowas. Ich habe die Jungs gefragt, ob wir einen Song von denen hier spielen dürfen und wir dürfen, und zwar den Song Kein Land, und Was darum kommt ist hier denn Kein ins Land, das ist ein Geschehen? Zustand. Doch jeder weiß, wirklich jeder weiß, das ist kein Land, das ist ein Zustand. Die rote Lampe blinkt, doch hier sind leider alle Farben blind. In diesem Land stehen alle Züge still, weil keiner etwas wissen will, das wär zu viel. Wen interessiert's, ob Edmund sich wie ein Köter fühlt? Wen interessiert's, ob Deutschland Weltmeister wird? Wen interessiert's, wer heute bei Christiansen sitzt? Was geht sich an, wen sie gerade liebt? Doch eines geht nicht an, nur das ist interessant. Das ist kein Land, das ist ein Zustand. Die rote Lampe blinkt, doch hier sind leider alle Farben blind. In diesem Land stehen alle Züge still, weil keiner etwas ändern will, das wär zu viel. Sag mir doch, sag mir doch, sag mir doch, sag mir doch, sag mir doch, sag mir doch, sag mir doch, sag mir doch. Sag mir doch, sag mir doch, wie du die Sache siehst. Lass es jeden hören, wirklich alle hören. Das ist kein Land, das ist ein Zustand. Die rote Lampe blinkt, doch hier sind leider alle Farben blind. In diesem Land stehen alle Züge still, weil keiner etwas ändern will, das wär zu viel. Das war PKW aus dem Braunschweiger Raum mit ihrem Song Kein Land von ihrer gleichnamigen CD und das gleiche Song, den sie auch bei BAD Schlachtrufe 7 oder 8 von ihrem Label raufgenommen haben auf die Compilation. Wenn ihr auf die Homepage geht von PKW, www.pkw.de, PECCAVI, komischer Name, kommt ihr auch zu einem Download-Forum, wo ihr die erste Platte von PKW komplett runterladen könnt. Legal, umsonst, frei, könnt ihr euch anhören, könnt ihr euren Freunden geben. Auch richtig gut, nicht ganz so gut abgemischt wie jetzt die neue Platte, aber trotzdem noch hammergeil. Guter Funpunk im Sinne von Wieso, Ärzte, Dritte Wahl, Gammalox etc. Abbauros Gammalox. Gammalox wird nächste Woche zum, lasst mich kurz denken, ich glaube zum 9. war das, in Dortmund ihr letztes, nächstes großes Konzert geben, und zwar für dieses Jahr. Genau, und zwar im FZW Dortmund 8.12. werden sie das letzte Mal für dieses Jahr spielen. Und wenn es klappt, werden sie nächstes Jahr wieder in China sein. Darum, jeder, der in Dortmund ist, der gerne deutschstämmige, deutschsprachige Rockmusik mag, die so ein bisschen leicht im Punk dran ist, gute Aussagen hat, gute Texte hat, null Ansatz von Recht ist, sondern einfach nur vom wirklichen Leben erzählt, guckt es euch an im FZW diesen Donnerstag, Homepage fzw.de. Kommen wir nun zu einer anderen Band, und zwar einer, die ich damals in München gesehen habe, und zwar auf dem Emergencia Semifinale. Emergencia, für alle die, die es nicht wissen, ist ein Bandwettbewerb, der im südlichen Raum, oder in ganz Deutschland und zum Teil sogar international stattfindet, und hat damals im Backstage gespielt, eine Band, trashiger Metal mit zwei Sängern, und zwar einem, der eher fein singt, normal singt, die klaren Vocals hat, und einer, der eben die ganzen Growl-Vocals hat, also das, was man, ja, die tieferen Dinger, die man zum Beispiel von Cannibal Corpse kennt, etc. kennt. Gute, trashige, New Trash, ach, die ganzen Genre-Bezeichnungen sind, hört sich gut an. Ich habe sie gefragt, ob ich von ihnen einen Song reinnehmen darf, und ja, hier ist ein Stück von Lost Sun. Das war Lost Sun von Utopia Turns to Ashes. Utopia wandelt sich zu Asche, verwandelt sich in Asche. Band aus dem südlichen Raum, Süddeutschland. Homepage, ein bisschen längerer Name, ich glaube turnstoashes.de, habe ich unten im Blog angegeben, könnt ihr gerne mal drauf gucken. Sind noch weitere Songs mit Vorschaumöglichkeiten anzuhören, sind alle recht gut. Auch eine sehr junge Band, die alle insgesamt noch Schüler sind, soweit ich weiß. Und richtig gut rocken. Wir haben sagen wir mal, jetzt richtig viel Spaß gemacht. Ich denke mal, so weiter. So, damit sind wir auch schon wieder am Ende. Diesmal eine kürzere Show, unter 10 Minuten. Aber ich denke mal, zwei gute Bands vorgestellt. Leute, die im Braunschweiger Raum sind, kommt ins Diorodando morgen Abend. Sind bestimmt auch wieder ganz gute Bands. Ich habe es noch nicht gehört. Aber nachdem der Eintritt sowieso kostenlos ist, ist es eigentlich eine gute Möglichkeit, sich wieder anzuhören, was denn gerade passiert. So, rock on!